deine Schritte, hol dein Geld vor dir aus und zeig uns, was du kannst. Respekt alle vor dem Haus, Mord im Baby, wir können gerne ein bisschen Zeit zusammen verbringen, aber du und ich für immer, das macht einfach keinen Sinn. Sorry, tut mir leid, egal wie scheiße das auch klingt. Eine Beziehung über Jahre, das ist einfach nicht mein Ding. Baby, wir können gerne ein bisschen Zeit zusammen verbringen, aber du und ich für immer, das macht einfach keinen Sinn. Sorry, tut mir leid, egal wie scheiße das auch klingt. Eine Beziehung über Jahre, das ist einfach nicht mein Ding. Und wir singen, komm, wir nehmen das Bett auseinander. Machen Sex nicht auf 15, dein Tanga. Scheiß auf Sex und Champagner. Alles, was wir brauchen, sind mein Blättchen und Ganja. Mandy, doch ich nenn sie Nina. Bestell paar Tequila, viva la vida. Alle Jahre wieder, sympathischer Makler. Sie tanzt an der Stange, ich mag ihren Charakter. Guck mal, wer sich da wieder anpirscht. In solchen Nächten wird Gazi zum Tanzbär. Keine Distanz mehr, die Alte ist Wahnsinn. Zeig kein Erbarmen, scheiß Akrobatin. Und ich übertreibe nicht mal. Dreh dich nochmal um, Baby, zeig mir dein Arsch. Wenn sie nur wüsste, wie pleite ich war. Jetzt bin ich da, Platz 2 in den Charts. Ich hab ein Hotelzimmer heute im Ritz. Und wär ganz entspannt, wenn dein Freund sich verpisst. Kommst du mit mir, dann bereust du es nicht. Ich kann fast nicht glauben, wie räudig du bist. Komm, wir nehmen das Bett auseinander. Machen Sex nicht auf 15, dein Tanga. Scheiß auf Sekt und Champagner. Alles, was wir brauchen, sind beim Blättchen und Ganja. Baby, wie du dich bewegst, nimmst ihn so tief in den Hals rein, wie du dich nicht schämst. Wir können uns wieder nicht benehmen, bitte fang nicht an hier rumzuheulen, ich liebe dich, okay? Gib ihm eine CD, klatsch eine Unterschrift drauf. Fix dir eine Stunde wie ein Hund auf der Couch. Autsch, autsch. Und warum immer so direkt? Weil nichts ist schlimmer als kein Sex, hast verstanden? Komm, wir nehmen das Bett auseinander. Machen Sex nicht auf 15, dein Tanga. Scheiß auf Sekt und Champagner. Alles, was wir brauchen, sind beim Blättchen und Ganja. Zeit zusammen verbringen, aber du und ich für immer, das macht einfach keinen Sinn. Sorry, tut mir leid, egal wie scheiße das auch klingt. Eine Beziehung über Jahre, das ist einfach nicht mein Ding. Baby, wir können gerne ein bisschen Zeit zusammen verbringen, aber du und ich für immer, das macht einfach keinen Sinn. Sorry, tut mir leid, egal wie scheiße das auch klingt. Eine Beziehung über Jahre, das ist einfach nicht mein Ding. Nein. Komm, wir nehmen das Bett auseinander. Machen Sex, ich zerfetze dein Tanga. Scheiß auf Sekt und Champagner. Alles, was wir brauchen, sind ein paar Blättchen und Ganja.